Hallo, wir sind bei FSK 93,0. Ich bin Karin Hähnlein, ich komme später dazu. Wir werden jetzt erstmal mit jemandem sprechen, der am Telefon ist. Falls andere Interessenten nochmal Fragen zu unserem Frontbildung Brache Kulturpolitik, einen Förderplan in 10 Punkten haben, können Sie gerne unter der Hamburger Nummer 432-500-67 anrufen und uns Frontbildung Rahel Puffert, Anna Angelowska und Karin Hähnlein Fragen stellen. Also die Nummer nochmal 432-500-67. Wir haben jetzt am Telefon Günther Westphal. Hallo Günther, kannst du mich hören? Okay, Günther, einen Moment. Hallo Günther? Hallo Günther? Hallo? Ah, hallo Günther. Ja, jetzt bist du drin dran. Hallo, hier ist Karin Hähnlein. Wir hatten, glaube ich, noch nie das Vergnügen, miteinander zu sprechen. Das macht aber nichts. Genau, du weißt, du hast vielleicht auch ein bisschen mitverfolgt. Wir waren ja vor ein paar Monaten auch bei Michelle im Laden im Ich Münzviertel. verstehe dich ganz leise nur. Ah ja, okay. Also ich versuche es mal lauter. Geht's jetzt besser? Jetzt ja. Ja, also wie gesagt, wir waren ja Frontbildung, haben unseren Kulturförderplan in 10 Punkten schon vor einigen Mo Wochen, Monaten bei Michelle im Laden im Münzviertel vorgestellt. Ja. Ich glaube, du warst auch da, wenn ich Ja, das ich recht glaube habe. nicht. Ja. Genau, jetzt einfach die Frage an dich. Du hast ja jetzt auch vielleicht schon mal nochmal gehört und durchgelesen, Ja. wie unser Plan war. Vielleicht kannst du ganz kurz mal was zu deiner Person sagen. Wie du, Ja, genau. also Günter Westphal und lebe seit 20 Jahren oder arbeite seit 20 Jahren im Münzviertel. Seit 7 Jahren oder 8 Jahren bin ich aktiv im Münzviertel und versuche Kunst und Gemeinwesen zusammenzukriegen. Ich sage die Kunst als Stadtteilentwicklung und da sind wir auch in einem Programm drin, das wir geschafft haben und versuchen das ganz von unten aufzubauen. Bröseln, Kunst und Gemeinwesen. Genau, und jetzt geht es vor allen Dingen auch darum, dass wir, also Frontbildung, einen kulturpolitischen Förderplan in 10 Punkten aufgestellt haben. Den haben wir gerade gehört. Ja. Im Anschluss hatten wir auch Ausschnitte aus der Diskussion in Jetzt wirst dem. du wieder leise, Entschuldigung. Okay, Entschuldigung. Also es geht um diesen Kulturförderplan, den Frontbildung aufgestellt hat. Hast du dazu Bemerkungen, Fragen? Ja, also ich finde es gut, ich habe es durchgelesen und auch versucht durchzuarbeiten ein bisschen. Was ganz entscheidend ist, finde ich, dass die Trennung Sport, Medien und Tourismus aus der Kulturbehörde oder auch überhaupt aus dem Kulturhaushalt heraus müsste. Das finde ich sehr gut oder sehr klar, deutliche Abgrenzung. Dann finde ich auch sehr gut oder für mich sehr begrüßenswert, eben, dass der Begriff Gemeinwesen bei euch oder in diesem Blatt vorbeikommt. Ich glaube, zwei, dreimal taucht das richtig auf. Dann, ja, also ich finde es dann ganz gut. Es gab ja so von dem einen oder anderen auch die Kritik, dass das zu realpolitisch sei und vor allen Dingen die Frage, was jetzt mit diesem Kulturförderplan weiterhin geschehen soll. Scheint es dir, der jetzt du ja auch wirklich ganz realpolitisch an bestimmten Sachen im Münzviertel arbeitest, scheint dir das ja zu abstrakt oder zu utopisch oder kannst du sagen, auch von deinem Hintergrund her, dass das durchaus umsetzbar wäre in den einzelnen Punkten? Kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen? Also ich, ja, jetzt ist man natürlich tief drin. Also das ist schon, also ich kann eigentlich beim zweiten Lesen, Durchlesen eigentlich sehr viel mit anfangen, weil ich mich dann selber identifiziere und selber in diesen Erfahrungen Schatz drin stecke. Was für mich eben ein bisschen, ich sag nicht zu kurz kommt oder nicht von der Perspektive her. Ich könnte mir vorstellen, da eben auch vom Haus aus, dass mich die bildende Kunst, die kommt mir da, müsste man oder könnte ich mir vorstellen, dass man das noch konkreter wird. Also Kultur und Kunst, das ist schon ein kleiner Unterschied. Also es wird aber immer draußen gleich so gesehen, wenn man nach Kunst fragt, ist man gleich in dem großen Feld der Kultur. Und da gibt es doch ganz viel Differenziertheiten. Und dann wird die Kunst selber doch ein ziemlich weit runtergedrückt. Und das Gleiche passiert dann, wenn man über Kunst spricht, bis man dann bei bildende Kunst selber bleibt. Das ist mir auch dann immer, das wird dann auch immer gleich weggedrückt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man, oder mein Wunsch ist, und das versuche ich auch im Münzviertel, eben bildende Kunst wirklich im Mittelpunkt der Aktion zu stellen. Das heißt, wie meinst du das mit wegdrücken? Also, dass das Visuelle oder das Ästhetische nicht mehr genug zum Zuge kommt, weil es eben immer nur noch um, in Klammern, kulturpolitische Fragen geht? Meinst du das in die Richtung? Ja, nee, ich ein bisschen, aber ich glaube noch, dass, oder ich verstehe bildende Kunst, also nicht nur, und das ist eben die Gefahr, dass bei draußen innerhalb, und ich denke fast sogar auch innerhalb von Kunst, wenn man über bildende Kunst spricht, doch immer diese Vorstellung von Bildern machen hat. Also von Bilder herstellen, Malerei, es kann auch Fotografie sein und was alles dazu gehört, Bildhauen, dass man irgendwie plastisches, also Hardware herstellt, sondern gar nicht. Und eben diesen Vermerk, den habt ihr da auch drin in eurem Konzept, also in eurem Plan, dass es eher um Bildung geht, also dieses Bildende als Bilden, also sich Diskurs, sich reflektieren mit Kriterien von Kunst. Das würde ich gerne, also daran bin ich interessiert, das mehr im Vordergrund zu stellen. Und das ist das, was mich beschäftigt. Also Bilder herstellen und so weiter, das ist, ja, das ist okay, das ist zweitrangig. Das ist natürlich ganz wichtig, da gibt es auch ganz viele Qualitäten, wie man sowas macht. Aber mich interessiert in bildende Kunst das Bilden. Mhm. Und vor allen Dingen auch dann bezogen auf das Subjektive, also nicht das Allgemeine, sondern eine Bildung über Subjektive. Das finde ich sehr ganz, fällt mir jetzt da gerade ein. Also sich bilden oder sich auseinandersetzen, was subjektiv ist und was objektiv ist. Verallgemeinerung oder Vereinzelung im Medium. Und wie kommt das auf die Reihe, wo da diese Widersprüche sind? Da finde ich Kunst sehr spannend. Das ist ein sehr guter Aspekt, weil es, glaube ich, auch nochmal genau die Unterschiede aufzeigt zwischen den Vorstellungen, die vielleicht hier in Hamburg in der Stadt kursieren, auch was Rahel vorher vorgelesen hat über die Kulturwirtschaft und die Teilmärkte, dass es eben immer um so Produkte geht, wie du das sagst, dann so Hardware und die klassischen Bilder, die man im Kopf hat von bildender Kunst und eben nicht tatsächlich vielleicht Prozesse, wie Menschen sich etwas aneignen, wie sie sich mit bildender Kunst oder Kultur beschäftigen und diesen ganzen Prozess auch als förderungswürdig anzusehen oder überhaupt wahrnehmungswürdig und eben auch Förderung reinzustecken. Ja. Und das ist ein bisschen, also das würde ich sagen, dass man, könnte ich mir vorstellen oder daran arbeite ich, eben neben diesen 10 Punkten, da vielleicht auch daran arbeitet, die bildende Kunst, denke ich, auch nochmal in die Öffentlichkeit reinzukriegen oder durch alle möglichen, also da ein viel schärferes Bewusstsein haben, was bildende Kunst eigentlich ist. Das heißt dann eben auch, was vielleicht auch in unserem Plan noch ein wichtiger Aspekt ist, dass tatsächlich auch andere Bevölkerungsgruppen, die bis jetzt eher so nebenbei noch gehandelt wurden aus dem reinen sozialen Aspekt, dass die mit reingenommen werden, die Möglichkeiten haben, Zugang zu den Institutionen oder auch zu solchen Möglichkeiten. Das meine ich, das sind Selbstverständlichkeiten. Wer das nicht auf die Agenda hat, steht eigentlich daneben. Das erzählen uns ja auch die Politiker jeden Tag. Sie handeln natürlich da eigentlich nach, aber das ist, was für mich, es ist tatsächlich dieses Verhältnis, also das, was für mich bildende Kunst, also als Bildung leisten kann, oder was ich habe immer, ich komme jetzt gleich mit einem ganz alten Spruch von Schiller, ästhetische Erziehung des Menschen. Ich habe sie zwar auch nicht ganz durchgelesen, aber das ist, das halte ich doch für sehr, sehr wichtig, dass das wieder im Mittelpunkt reinkommt. Und da ist bildende Kunst, denke ich, als Bildung was ganz Entscheidendes. Und das kommt mir immer zu kurz, das fällt völlig flach. Also wie schon gesagt, ist Kultur, dann kommt Kunst und dann innerhalb von Kunst kommt bildende Kunst ganz unten vor und dann wird es auch noch und Kreativität und Gottes Willen diesen Begriff, der alles eigentlich gar nichts mehr dazu suchen hat. Okay, das ist ja schon schön. Also ganz kurz nochmal so, wenn du jetzt diesen Plan hättest, was würdest du mit dem machen? Also ich würde den bei jeder Gelegenheit, wenn ich auftrete, mir das immer mit dabei haben, Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung von das, was man gegenüber anderen oder einfordern könnte oder nachfragen könnte. Das finde ich sehr gut. Das könnte man, wie man das jetzt umsetzt und wie wir da und wie das in eine breite Öffentlichkeit reinkommt. Ja, das ist doch spannend. Mhm, gut, vielen Dank. Aber es ist schon sehr, glaube ich, schon sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mir jetzt nicht mitgehört, wie weit das denn innerhalb der Kunst auch eben so einen Plan. Und daher finde ich das ganz gut, dass man eben das schon mal schwarz und auf weiß hat und dann eben auch ansetzen kann, das, was ich eben meinte in bildende Kunst. Dass man dann ganz konkret werden kann und ein paar Sachen einfach auch abhaken kann und trotzdem nicht schlechtes Gewissen habe, über irgendwas habe ich nichts gesprochen oder das habe ich nicht drin. Finde ich sehr gut. Gut, vielen Dank, Günter Westphal, für deine Anmerkung. Jetzt kommt nochmal Annabelle Angelowska. Ja. Hallo Günter, ich habe noch eine Frage. Und zwar fand ich sehr wichtig, dass du auf Kunst eingegangen bist, dass das eben noch genauer beleuchtet werden muss und eine klare Definition eben auch gebraucht wird. Ja. Du bist ja bei der Umgestaltung des Münzviertels mit dabei. Ja. Und das ist ja eine Initiative, die eine Umgestaltung des Quartiers von der Bevölkerung, also von den Bewohnern aus geht das ja, ne? Mich würde interessieren, weil es gibt ja gerade diese frappierenden Entwicklungen in der Stadtentwicklung, die Stadtentwicklung, die ja sehr eng mit Kreativwirtschaft gedacht wird. Könntest du mir den Unterschied einmal nennen zwischen der Stadtentwicklung und der Stadtumgestaltung, wie ihr sie betreibt? Ganz kurz. Also Stadtentwicklung und Umgestaltung sind ja eigentlich sind für mich zwei verschiedene Begriffe. Umgestalten ist einfach etwas Neues denken oder etwas anderes handeln für das, was von unten, ich sag mal vor Ort eben man sich das vorstellt. Stadtentwicklung, das ist eine Geschichte, die kommt aus der Vogelperspektive und sagt, hier müssen wir etwas ändern und setzen dann gewisse Handwerkzeuge ein und das ist so, denke ich, der Unterschied. Und statt Umgestaltung heißt auch für mich immer Emanzipation, sich befreien von diesem Vogelperspektive und den Einzelnen unten. Und da fängt es an, den Einzelnen vor Ort Gehör zu schaffen, aber auch ihn beizubringen, das hört sich jetzt an, oder ihn mitzuteilen, dass er auch wirklich möglich ist, sich mitzuteilen, sich zu aktivieren. Und das ist das Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Dass man an den Einzelnen rangeht oder aber auch den Einzelnen dann eben ein bisschen, also so ihn natürlich auch dann nicht ganz alleine als egozentrisches Zentrum, sondern da gehören immer auch der andere Nachbar dazu. Und das sind in diesem Feld sich zu bewegen, das finde ich eben, also ist der Unterschied. Und dann mache ich natürlich die Erfahrung, oder das zeigt sich auch, so eine langwierige Geschichte, dass man dann tatsächlich auch Kräfte entwickelt, wenn man die richtigen Fragen mit anderen gemeinsam stellt. Denn dann, das wäre dann für mich Emanzipation, sich von diesen zu befreien, gemeinsam mit den anderen, ohne sich selbst zu verleugnen, aber eben sich bewusst zu sein, dass man das nur mit anderen schafft. Ohne sich selbst zu verleugnen, das finde ich ganz wichtig. Also die Umgestaltung des Quartiers, wie ihr sie betreibt, verstehe ich auch als einen künstlerischen Akt, also ganz klar. Ja, total, weil ich persönlich gehe mit meinen Kriterien, ästhetischen Kriterien, also Kunstkriterien, Qualitäten werten um. Das ist was anderes, bin ich auch gar nicht. Also das ist das, wo ich mich dran, wie sage ich mir, festhalte oder woran ich mich orientiere oder was mir Halt gibt. Auf dem Feld bewege ich und ich habe kein Problem, diese in den Alltag hineinzusetzen. Könntest du dann vielleicht... Wie weit man sinnlich und forschend und umgeht damit. Das finde ich, weil das ist da eben das für mich das Entscheidende mit oder das Wichtige. Kunst ist eigentlich der Ort wo als Bewahrung des Subjektiven. Kunst zu verallgemeinern, finde ich, ist eigentlich gar nicht möglich. Wenn man es verallgemeinern würde, also dies tun, was eben als erster Impuls da ist, das ist einfach nicht zu kontrollieren, das ist einfach subjektiv und wird auch immer subjektiv bleiben. Es ist zwar eine ethische, aber so, da bin ich fest von überzeugt. Wie ist es denn, lässt sich das der Behörde vermitteln? Das ist so das Spannende. Also da bewegt man sich also total auch im politischen Raum, wenn man dort reingeht. Das ist natürlich dann auch eine Machtfrage. Wenn wir darauf beharren, dann hört man uns eben zu. Also das finde ich so, ist natürlich ein langwierige Geschichte, wie auch anfangs. Man muss da wahnsinnig aufpassen, sich auch leider auch im politischen Alltag sich bewegen. Wie läuft so ein politischer Raum ab? Da ist das ja sehr viel mit Macht und strategisch zu denken. Da muss man natürlich auch ein bisschen empfindlich. Man muss wissen, wie läuft das drüben ab oder zumindest versuchen. Das ist aber auch notwendig, wenn man sich draußen im Alltag bewegt. Und das, da ist aber kein Widerspruch, eben sich als Fundament seiner eigenen Wertesystem wie Kunst in ästhetische Kriterien einzusetzen. Da sehe ich überhaupt keinen Widerspruch. Nein, das macht eigentlich verdammt viel Spaß. Ich habe gerade noch mal gefragt, weil es gibt ja, also in dem Reader, wir sind woanders zwei, gibt es ja ein Interview mit dir und der Titel dieses Interviews ist, da steht ja richtig Kunst drin. Ja. Das war eine Reaktion der Behörde auf euer Bestehen darauf, dass Kunst im Handlungspapier enthalten sein muss, oder? Ja. Ja, gut. Das sind Widersprüche, nicht Widersprüche, aber das ist, das steht drin und man kann sich darauf berufen. Wir stehen aber immer im Diskurs, was meinen wir? Also so einfach ist, das ist das, was ich anfangs sagte, ganz schnell wieder die Gefahr, die man sofort meint, ach, die denken an Bilder. Das ist ganz klar. Da muss man ja auch im Beharren und immer wieder dranbleiben und immer wieder die Fragen stellen oder auch so handeln. Und solange man handelt und da ist, dann können sie einen eigentlich auch nicht so stark ausweichen. Das ist natürlich Beharrungsbedarf. Aber das machen die Politiker untereinander auch aus. So wird das da auch ausgeschachert. Also wir haben ja in unserem Förderplan unter Punkt 9 eben die Stärkung der kommunalen Kulturarbeit auch, wo es ja eben gerade darum geht, die Bevölkerung, also die Leute, die in den Quartieren leben, eben an den Gestaltungsprozessen zu beteiligen. Ja. Das müsste vielleicht eben erweitert werden um den Begriff der Kunst. Insofern, also vielen Dank für deine Impulse und Anregungen. Finde ich gut. Okay. Ja, genau. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Dankeschön. Okay. Wir machen jetzt weiter mit Musik. Okay. Tschüss. Tschüss. I call this number 3 times already today, but I got scared. I put it back in place. I put my phone back in place. I still don't know if I should have called up. Look, just tell me, why don't you, if I'm out of place. 'Cause here's your chance to make me feel awkward and wish that I had never even called up this place. I saw you though today walk by with Hippie Johnny. I had to call up and say how I wanna take his place. So this phone call today concerns Hippie Johnny. He's always stoned. He's never straight. I saw you today, you know, walk by with Hippie Johnny. Look, I had to call up and say I wanna take his place. See, he's stoned, Hippie Johnny. Now get this, I'm straight, and I want to take his place. Now look, I like him too, I like him, Hippie Johnny. But I'm straight, and I want to take his. I said, I'm straight. I said, I'm straight. I'm proud to say. Well, I'm straight, and I want to take his place. Now I've watched you walk around here. I've watched you meet boyfriends, I know, and you tell me how they're deep. Look, but I think if these guys, if they're really so great, tell me why can't they at least take this place and take it straight? Why always stoned like Hippie Johnny's? I'm straight and I want to take his place. I'm certainly not stoned like Hippie Johnny is. I'm straight, but I want to take his place. I said, I'm straight. I said, I'm straight. Coming into town. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes, all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all go to the university, and they all get put in boxes, little boxes, all the same. And there's doctors and there's lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martini dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, and they all get put in boxes, and they all come out the same. And the boys go into business and marry and raise a family, and they all get put in boxes, little boxes, all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Thank you. Ihr hört 93,0 FSK, die Sendung Brache Kulturpolitik, einen Förderplan in 10 Punkten. Michelle, wir haben jetzt einige Stücke Musik gehört. Sag doch nochmal, was das im Einzelnen war. Ja, das war eine Komposition von Andrew Raffo Duer von 2007, erster Teil von Six Lines of Transformation. Vorher haben wir gehört die, ich glaube, das war Cheval de Frise mit Le Puy. Und dann vorher Pete Seeger, Little Boxes, The Shangri-Las mit Maybe. Und wir haben alles angefangen mit Jonathan Richman and The Modern Lovers, I'm Straight. Ja, Kulturpolitik ist das Thema dieser Sendung und es ist ja tatsächlich so, dass seit letztem Spätsommer der Rücktritt der Kultursenatorin Karin von Welk, Ole von Beust ist zurückgetreten. Es gab diese unglaublichen Meldungen über ein radikales Kürzungsprogramm im Kulturhaushalt. Hernach sind eigentlich extrem viele Veranstaltungen zu verzeichnen, die sich mit kulturpolitischen Fragen beschäftigen. Aus meiner Sicht besonders erstaunlich, dass jetzt endlich, und dazu sind eben solche Kürzungen dann meistens auch nötig, auch die Vertreter der Institutionen sich zu Wort melden. Und obwohl sie jahrelang mit ihrer Kritik eigentlich zurück sich gehalten haben und die Verhältnisse bedient. Nun eben im Einklang teilweise, auf jeden Fall ja mit den Protesten sich zu Wort melden. Eine Podiumsdiskussion jagt die nächste. Wir haben mal so eine kleine Zusammenstellung gemacht, da fehlt bestimmt einiges, was passiert ist, um diese Verdichtung von Veranstaltungen aufzuzeigen. Am 24. September etwa gab es den ersten Flashmob und die Kundgebung vom Schauspielhaus, was ja mit 50% Kürzung bedacht worden ist von den Politikern. Am 30. September 2010 tritt dann Friedrich Schirmer zurück, der Intendant des Schauspielhauses, weil er sein Theater für heillos unterfinanziert hält. Am 30. September 2010 veranstaltet Verdi eine beeindruckende Menschenkette von der Elbphilharmonie zur Finanzbehörde unter dem Motto Gerechtigkeit geht anders. Am 25. September gibt es eine Verlautbarung des Deutschen Kulturrats, der den Hamburger Senat auffordert, eine Kehrtwende einzuleiten. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, sagt wörtlich, Zitat, was in Hamburg passiert, ist nicht nur grob fahrlässig, es ist der systematische Ausverkauf von Teilen der Kultur, Kürzungen in dieser Höhe und die Schließung eines Traditionsmuseums in der Stadt kommen einem Kultur-Harakiri gleich. Am 29. September stellt sich dann der neu aufgestellte Kultursenator Reinhard Stuth der Diskussion. Er tritt auf im Deutschen Schauspielhaus, um Fragen der Belegschaft und des Ensembles zu beantworten. Zu dieser Diskussion werden außerdem Staatsrat Dr. Nikolaus Hill und Kulturamtsleiter Hans-Heinrich Bertke erwartet. Am 1. Oktober nochmal ein deutlicher Aufruf des Deutschen Kulturrates. Allgemein wird zum Protest aufgerufen wegen der Zunahme des Kulturabbaus in Deutschland. Am 1. Oktober gibt es außerdem eine Änderung im kulturpolitischen, in der kulturpolitischen Struktur, nämlich aus der BKSM wird die BKM, sprich es gibt jetzt nicht mehr die Behörde für Kultur, Sport und Medien, sondern sie heißt nur noch Behörde für Kultur und Medien. Immerhin ein kleiner Fortschritt. Am Dienstag, den 12.10. Gibt es eine Debatte in der Kulturfabrik Kampnagel. Am 12.10. unter dem Motto Notstand Kultur. Eine Debatte, an der sich verschiedene Vertreter der Hamburger Institutionen, unter ihnen Amelie Deufelhardt von Kampnagel, Jürgen Fling, Professor Hinrichsen, Dr. Wilfried Mayer von den Grünen und Florian Vogel beteiligen. Am 12. Oktober wird in der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ein großer Artikel erscheinen, in dem der Autor Volker Korsten die Hamburger Kulturkrise ausruft und gleichzeitig aber auch moniert, dass der Protest noch bemerkenswert dezent sei. Am 20. Oktober 2010 findet das Kreativtreffen Kunst statt in den Phoenixhallen Harburg, wozu die Kreativgesellschaft die Vertreter der Kultur und Kunst vor allen Dingen in Hamburg einlädt. Am 16. Dezember gibt es dann die große Demo Bildung und Kultur für alle. Geld ist genug da, wo es ganz klar auch um eine deutliche Kritik an der Kulturpolitik gibt, aber zusätzlich eben auch die Bildungspolitik ein Thema darstellt. Die Studiengebühren als allererstes, also eine Initiative, die von Studenten der Universitäten ausgehen, die auch weiter sich zu Bündnissen zusammen tun, um die Bildung und Kultur in Hamburg zu stärken. Ja, jetzt gerade vor ein paar Tagen, am 19. Januar, hat Norbert Hackpusch von der Linken veröffentlicht, dass er einen Antrag gestellt hat, um eben die Kürzungen, die im letzten Jahr beschlossen worden sind, zurückzunehmen. Dieser Antrag ist von allen Parteien abgelehnt worden. Der Sparzwang scheint also wirklich die Leute klein und auch wenig mutig zu machen. Gerade letzten Donnerstag, am 27.01., hat dann in der Fabrik ein sogenannter wahrer Kulturgipfel stattgefunden, zu dem eingeladen waren die kulturpolitischen Sprecher der verschiedenen Parteien, von den Linken, Herr Hackbusch, Frau Götsch war da, Frau Mertens von der CDU, Herr Scholz, der Meisterkandidat von Hamburg für die SPD. Ja, da war auch nochmal, finde ich, ganz deutlich zu vermerken, dass Kulturpolitik im Wesentlichen immer sich um Finanzen dreht. Wenig ist über Inhalte gesprochen worden, außer von den kritischen Nachfragen verschiedener Leute aus dem Publikum. Am 8.2. wird stattfinden im Buceres Kunstforum sogar ein sogenannter Kulturdiskurs, Titel vom Ende eines Booms oder haben wir zu viele Museen? Da geht es ganz besonders um die programmatische Neudefinition von Museen. Also all das eine relativ dichte Veranstaltung und Aktionsprogramm, die durch diese Kürzungen eingeleitet in Hamburg, aber auch bundesweit zu verspüren sind. Wir können nur hoffen, dass Kulturpolitik wieder stärker in den in der Debatte auftaucht und Ideen dazu produziert werden. Wir versuchen hier mit dieser Sendung auch einen kleinen Beitrag zu leisten. Und jetzt hören wir aber auch wieder ein wenig Musik. Bit late because our road manager got taken down by the police because we didn't got any plates in our vans, so we're a bit late. We'll be right back. Das ist Radio FSK 93,0. Michael, kannst du uns noch sagen, was das gerade war? Das war die englische Band Gang of Four, aufgenommen live in New York in 1979. Und das, was wir vorhin gehört haben, von Rachel Puffert vorgetragen, ist eine Zusammenfassung der Aktionen und Diskussionen und Veranstaltungen der letzten paar Monate. Die ist ziemlich lang, die Liste gewesen der Veranstaltungen. Ähnlich lang wie die Mängelliste, die eigentlich ja, die den desolaten Zustand der Hamburger Kulturpolitik derzeit darstellt. Was sicher damit zusammenhängt, dass eben die Kulturförderung sich verschoben hat in Richtung einer Wirtschaftsförderung. Aber kulturpolitisch aktive Künstler und Kulturschaffende gibt es nicht erst seit letztem September, sondern eben auch in Hamburg schon in einer kontinuierlichen Arbeit seit 30 Jahren, wenn nicht noch länger. Was dazu nennen wäre zum Beispiel ein Konzeptpapier der AG Bildenden Kunst von 1981, die einen 14-Punkte-Plan zusammengestellt hat, der sich nennt praktische und notwendige Vorschläge, Wege, Konzepte zur Verbesserung der Situation von Kunst und Künstlern in der Freien und Hansestadt Hamburg. Oder eben das Weißbuch Kulturpolitik in Hamburg von 1986. Und hier möchte ich euch einen Auszug von Ulrich Schreiber vorlesen. Er hat 5 Vorschläge für unsere Kulturpolitiker niedergeschrieben. Und ich stelle euch Vorschlag Nummer 2 vor. Das Kulturressort muss in die Hände einer Politikerin oder eines Politikers gelegt werden, die sich zumindest auf einem Gebiet der künstlerischen und kulturellen Produktion gut auskennt, gegebenenfalls selbst kulturell in der einen oder anderen Weise tätig ist und das Format und die Macht hat, kulturellen Belangen in der Öffentlichkeit und in der Bürgerschaft glaubwürdig Nachdruck zu verleihen. Dazu fällt mir ein, dass letztes Jahr im Februar 2010 eine Stellenausschreibung der Kulturbehörde online war zur Besetzung des Referats Kreativwirtschaft und Kunst, wo als Qualifikation eigentlich nur ausgewiesen werden sollte, dass jemand ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen hat und einschlägige Kenntnisse in der Szene hat, was auch immer das hier zu bedeuten hat. Wir haben uns den kulturpolitischen Fragestellungen angenommen und haben im Sommer letzten Jahres den 10-Punkte-Plan entwickelt, den wir jetzt hier auch nochmal vorspielen werden. Noch einmal kurz zum Ausgangspunkt. Es geht nicht darum, einen utopischen Plan zu entwerfen, sondern darum, die realpolitische Auseinandersetzung mit dem Bestehenden voranzutreiben und einerseits sinnvolle Strukturen zu protegieren, wie auch einen Funktionswechsel der Institutionen anzuregen und Gedanken über Umverteilung auch in den Raum zu stellen. Vielleicht kann man noch anmerken, mit diesem Förderplan haben wir uns konzentriert auf den Bereich bildende Kunst, wie es heißt. Das heißt, man müsste so einen Plan letztlich auch noch erweitern auf die anderen Bereiche, Musik, Theater und so weiter. Wir haben uns erstmal, wenn wir uns am besten auskannten, auf den Bereich Kunst spezialisiert und noch ganz wichtig zu sagen, dieses Papier ist nicht dazu gedacht, dass wir das jetzt irgendwie in die Händen von Parteien geben. Es geht eigentlich eher darum, erstmal für uns im Rahmen von Kulturschaffenden sich darüber zu verständigen und vielleicht auch zu festigen, was wollen wir eigentlich, wie könnte das aussehen, was stellen wir uns vor. Frontbildung. Brache Kulturpolitik. Ein Förderplan in 10 Punkten. 1. Grundsätze. A. Kulturpolitik ist nicht neutral und erschöpft sich nicht in der Bereitstellung von Rahmenbedingungen, sondern diese setzen bereits inhaltliche Akzente. B. Hamburgs Kulturpolitik soll der Bewahrung, Förderung und Erforschung von Kultur dienen, und zwar insbesondere von experimentellen und nur schwer vermittelbaren Ansätzen. Daher fordern wir, dass die Ressorts Sport und Medien nicht der Kulturförderung zugerechnet werden. Es ist nicht Aufgabe der Kultur, zum Image einer Stadt als Attraktion für den Massentourismus beizutragen. Daher fordern wir die Streichung des Etats für Tourismus aus dem Kulturhaushalt. C. Schwerpunkt der Kulturpolitik ist die Erarbeitung und Vermittlung von kultureller Bildung für alle. Um dieses zu erreichen, werden insbesondere Angebote und Kooperationen von Kulturinstitutionen mit Bildungseinrichtungen gesucht, entwickelt und ausgebaut. Von der dadurch entstehenden Dynamik erwarten wir uns nicht nur eine strukturelle Veränderung, sondern auch eine Veränderung des Kulturverständnisses. 2. Das kulturpolitische Tagesgeschäft basiert auf den Prinzipien der 3 T's: Teilhabe, Transparenz und Transfer von Wissen. Ziel ist es, eine aktive Teilhabe Kulturschaffender an den Aufgaben und Inhalten der Kulturpolitik zu ermöglichen. Das beinhaltet regelmäßige öffentliche Veranstaltungen und Symposien zur Reflexion des Selbstverständnisses der Behörde und kulturpolitischer Zielsetzungen. Die Kommunikation und Vertretung dieser Inhalte in Richtung der anderen Ressorts, auch im Sinne von möglichen Kooperationen. Und Transparenz in der Mittelvergabe, Veröffentlichung zum Beispiel auf der Website. Es beinhaltet auch transparente Entscheidungsfindungen, Informationen und Auskunft von und über Jurys sowie die Offenlegung der Kriterien für die Vergabe von Kulturpreisen, Stipendien und Fördermitteln. 3. Die Finanzierung konzentriert sich auf nicht kommerzielle Kulturarbeit und verfolgt das Ziel der Chancengleichheit. Das soll erreicht werden durch A. eine angemessene Mittelzuweisung, die einen dauerhaften, unabhängigen und finanziell abgesicherten Betrieb der Kultureinrichtungen garantieren kann. B. den Abbau der finanziellen Barrieren für Einkommensschwache im Sinne der Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen. Dieses beinhaltet die Senkung der Eintrittspreise, freien Eintritt zu festgelegten Zeiten und verlängerte Öffnungszeiten bis 22 Uhr. 4. Umgestaltung der Personal- und Entscheidungsstrukturen in Verwaltung und Institutionen. Im Sinne der Aufhebung und Regulierung von Machtkonzentration werden Mitspracherechte eingeführt sowie die Partizipation der von den Entscheidungen Betroffenen. 5. Abkopplung öffentlicher Kulturpolitik von privatwirtschaftlichen Interessen. A. Städtische Immobilien sollen für gemeinwesenorientierte Nutzungen und die Verwaltung zur Verfügung stehen. B. Die städtische Verwaltung dient nicht dazu, privatwirtschaftliche Engpässe auszugleichen. C. Privatisierung von vormals staatlichen Institutionen. Einrichtungen wie die Deichtorhallen oder die Elbphilharmonie können ein kommerzielles Profil erarbeiten und die bislang erhaltenen Fördermittel mittels Sponsorengeldern selbst einwerben. 6. Profilierung der Institutionen. Bildende Kunst. A. Das Museum verstehen wir als Archiv und Arbeitsort. Um diesen Charakter zu gewähren, müssen die Ausstellungsräume zu Arbeits- und Studienorten umgebaut werden. Es soll dafür Sorge getragen werden, dass die 4 Grundfunktionen des Museums sammeln, bewahren, forschen und vermitteln gleichrangig ausgeübt werden. B. Um den Anschluss an die internationale Diskussion zu gewährleisten, sollen regelmäßig Experten aus Wissenschaft und Forschung sowie Kulturschaffende und Künstler an konzeptionellen Fragen beteiligt werden. C. Ein zeitgenössisches Verständnis der Kunstinstitutionen ist zu verwirklichen. Für die in Hamburg vorhandenen großen Institutionen hat das folgende Konsequenzen. Kunsthalle. Wissenschaftliche Aufarbeitung der Sammlung im Sinne sozialhistorischer Forschung, spezielle Sonderausstellungen zur Sammlungsgeschichte, Schwerpunktbildung in den Ausstellungskonzepten, Einbeziehen von neuesten Forschungserkenntnissen auch in Bezug auf die Präsentation und Vermittlung der Sammlung. Kunsthalle, Museum für Kunst und Gewerbe. Austausch von Sammlungen und Fachkompetenzen im Sinne der Annäherung von sogenannter freier und angewandter Kunst. Galerie der Gegenwart. Vertiefung von ausgesuchten Themengebieten über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel Jahreszyklen über Video, Performance oder Film, die experimentelle und unbekannte Positionen mit aufnehmen. Hierbei sollten die Präsentationsformate an neue künstlerische Entwicklungen angepasst werden, Videoarchiv oder Rechenzentrum etc. Kunstverein und versteht sich als Versuchslabor nach Vorbild des Cultural Centers. Das heißt, es ist ein Ort der Produktion und der Kommunikation. Hier finden Workshops, Kinovorstellungen und Diskussionen statt, in einer Mediathek, Videothek, Kunstbücherei und Kunstbuchhandlung stehen Arbeits- und Studierplätze zur Verfügung. Der Kunstverein fördert die Realisierung von Projekten durch finanzielle Mittel und stellt Produktionsmittel und Räume zur Verfügung. 7. Die freie lokale Szene gibt wichtige Impulse für die hamburgische Kulturlandschaft. Ihre Unabhängigkeit ist zu gewährleisten. Daher schlagen wir vor: A. Die Einzelkünstlerförderung wieder einzurichten sowie flexible Fördertöpfe für geringe Summen, maximal 1.000 Euro, bereitzustellen. B. Eine unabhängige Kunstkritik durch die Einrichtung von Stipendien für Kunstkritiker zu fördern. C. Von Künstlern betriebene Räume sind als Orte der Erprobung von experimentellen künstlerischen Formen und Praxen und der Förderung des Gemeinwesens zu verstehen. Ihre Institutionalisierung ist dennoch zu verhindern. Keine Bevorzugung von alten Häusern. D. Bei der Antragstellung sollen Eigenleistungen honoriert werden. 8. Kulturarbeit und Bildungsarbeit müssen verschränkt werden. A. Hierzu werden Kooperationen zwischen Kultureinrichtungen und Bildungsinstitutionen, und zwar in allen Graden, von Stadtteilschulen bis Universitäten, gefördert und ausgebaut. Der Fokus der Bildungsprogramme liegt auf Anwendungsbezogenheit und Gemeinwesenorientierung. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf die Erforschung, Pflege und Vermittlung von alltagskulturellen Praxen gelegt. B. Ausbildungs- und Hochschulabsolventen bekommen regelmäßig die Möglichkeit, ihre Studien- und Forschungsergebnisse zu präsentieren bzw. in der Praxis zu erproben. 9. Stärkung der kommunalen Kulturarbeit, Stadtteil- und Soziokultur. A. Durch die Einrichtung und Wahrung von Treffpunkten und Arbeitsräumen, Geschichtswerkstätten, Jugendzentren, Medienzentren etc. in den Quartieren. B. Durch die Beteiligung der Bevölkerung an Gestaltungsprozessen des kommunalen öffentlichen Raumes. 10. Kulturpolitik bedeutet, das kulturelle Leben einer Stadt in Gegenwart und Vergangenheit wahrzunehmen und wertzuschätzen. Das beinhaltet a. die sensible Beobachtung und Pflege von aktuellen lokalen Besonderheiten und Bedürfnissen. B. die Wahrung und Fortführung von kulturellen Errungenschaften, wie zum Beispiel das international mit viel Aufmerksamkeit durchgeführte Programm Kunst im öffentlichen Raum oder die Vermittlung der inhaltlichen Erkenntnisse wichtiger und bekannter Persönlichkeiten, die in Hamburg gewirkt haben, wie zum Beispiel die Kunsthistoriker Abi Warburg, Erwin Panofsky oder der Kulturphilosoph Ernst Cassirer. Das war Frontbildung, Brache Kulturpolitik, ein Förderplan in 10 Punkten. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir verabschieden uns nun hier im Studio. Das war Frontbildung. Im Studio anwesend waren Karin Hähnlein, Annabelle Angeloska und Rahel Puffert. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Michel Chevalier, der das letzte Stück gespielt hat. Sagst du auch mal kurz? Ja, das war der Berliner Bassklarinettspieler Rudi Mahal mit einem Cover von Eric Dolphy, Straight Up and Down. Ja, das war unser Förderplan in 10 Punkten. Nochmal der ganze Titel: Brache, Kulturpolitik, ein Förderplan in 10 Punkten.